Kundgabe 6088. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.10.1954. Jesus war sich seines Werkes bewusst zuvor. Ich wollte für euch leiden und bereitete mich daher bewusst auf den Tod am Kreuz vor. Ich wusste um den überaus schweren Leidensgang, den ich gehen musste, um euch zu erlösen aus Not und Tod. Ich sah alles vor mir, und mir war nichts geheim, was ich erdulden musste, und dennoch ging ich darauf zu. Ich wehrte mich nicht, ich floh nicht die Gefahr, sondern ging ihr bewusst entgegen. Denn ich ersah nicht nur diesen Verlauf meines Erlösungswerkes, ich ersah die Schwäche und Gebundenheit meiner Geschöpfe, die in größter Not am Boden lagen und denen ich nur Befreiung bringen konnte durch mein Leiden und Sterben am Kreuz. Hell und klar stand alles vor meinem geistigen Auge, die grausame Macht meines Gegners, die abgrundtiefe Entfernung des Gefallenen von Gott, die sich stets vergrößerte. Ich sah tiefste Finsternis auf der einen und hellstes Licht und Glückseligkeit auf der anderen Seite. Ich kam aus dem Licht und wollte das Licht auch in die Finsternis tragen, aber es bedurfte dazu einer Brücke. Ich musste etwas dafür bieten, um das Recht zu haben, aus der Tiefe die gequälten Seelen emporzuheben zum Licht. Ich musste mein Leben einsetzen, um das Leben der unglückseligen Geschöpfe zu erkaufen. Es gab nur diesen einen Weg der Selbsthingabe, des Opferns, des Höchsten, was ich besaß, meines Lebens aus Liebe zu dienen, die tot waren als Folge der Sünde. Mit meinem Leben musste ich das Leben derer bezahlen. Hell und klar stand alles vor meinen Augen, und darum litt ich zuvor schon unsäglich, weil ich als Mensch mit den gleichen Empfindungen erschaffen war wie ihr, mit der Furcht vor dem Tode, vor den entsetzlichen Leiden und vor mir selbst, dass ich erlahmen könne, dass meine Kraft zu schwach sei und dass meine gefallenen Brüder weiter in der großen Not verbleiben müssten, wenn ich versagte. Doch meine Kraft wuchs, je näher der Tag kam, da es geschehen sollte. Meine Kraft wuchs, wie meine Liebe zu der unglückseligen Menschheit, deren Not ich täglich mehr erkannte. Und wenngleich ich zeitweilig von einer Schwäche befallen wurde angesichts dessen, was vor mir lag, so wurde doch mein Wille nicht schwächer, das Werk zu vollenden, das ich begonnen hatte. Denn das Menschliche in mir blieb allzeit mit dem Vater verbunden, der mich mit Kraft erfüllte, so dass meine Liebe stets mächtiger wurde und ich zuletzt voll bewusst in den Tod ging, weil ich nun auch erkannte, dass der Tod überwunden werden müsse und auch dies meine Aufgabe war. Der Weg zum Kreuz war bitter und qualvoll, denn ich musste durch die tiefste Finsternis hindurch, um das Tor zum Lichtreich zu öffnen für alle, die aus der Tiefe zum Licht emporsteigen wollen. Als Mensch aber musste ich die bittersten Leiden und Qualen erdulden, um euch zu helfen, die ihr ohne meinen Erlösungsakt, ohne meinen Tod am Kreuze, unrettbar verloren waret. Und darum war auch mein Erdendasein als Mensch ungeheuer leidvoll. Denn von Stund an, da sich der Vater in meiner Hülle mir offenbarte, wusste ich auch um alles, was mich erwartete. Und ich ging dennoch freiwillig den Weg zum Kreuz. Denn nicht des Vaters Wille, sondern meine Liebe zu dem Gefallenen trieb mich an, das Erlösungswerk zu vollbringen. Und diese Liebe gab mir die Kraft, durchzuhalten bis zur Stunde des Todes. Amen.